als gemeinsame Aufgabe begreifen. Jede und jeder kann etwas unternehmen, lautet das Fazit, um die Biodiversität zu schützen. Es sind viele kleine Schritte und Maßnahmen, die ineinander greifen müssen. Damit wir die Wende schaffen, die, um ein Wort der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel aus anderem Zusammenhang zu bemühen, alternativlos ist. Jedenfalls, wenn wir als Menschen überleben wollen. Und das können wir. Es ist noch nicht zu spät. Wenn wir die Kraft zur Veränderung nicht aufbringen, dann könnten wir natürlich auch einfach weitermachen, bis alles aufgebraucht ist. Aber niemand kann das wirklich wollen. Es ist klar, dass der Schutz der Biodiversität alle Länder und alle Bereiche der Gesellschaften betrifft. Die Politik natürlich, doch auch die Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Justiz, Kultur und last but not least jeden Einzelnen als Bürgerin und Konsumentin. Noch fristet das Thema ein Schattendasein, aber es muss mitten hinein in die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung. Es darf nicht länger als Orchideenfach und Luxus gelten, sondern als das, was es tatsächlich ist. Unsere Lebensgrundlage und damit schiere Notwendigkeit.